Hallo, hallo, hallo meine lieben Freunde in Deutschland, Österreich, Schweiz und in Liechtenstein. Ich bin in der Mittagspause informiert worden, Österreich, ich bin informiert worden, dass der deutschsprachige Raum ja auch Liechtenstein mit einbezieht. Und da gibt es jemanden von Liechtenstein, der sieht mir zu und hört, dass ich nur von Deutschland, Österreich und der Schweiz rede. Also zuerst einmal entschuldige, liebe Liechtensteiner, und nicht nur Liechtenstein, die Stadt, sondern das Land Liechtenstein. Da hat jemand zugesehen, als Fürstentum Liechtenstein. Die haben gesagt, wir gehören ja auch zum deutschsprachigen Raum. Also grüß euch zusammen. Es ist schön, wieder hier bei euch zu sein. Machen wir jetzt weiter. Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir dir vertrauen können. Wir danken dir, dass du zuverlässig bist. Wir danken dir, dass du Offenbarung schenkst. Wir danken dir, dass du uns hilfst, die Dinge auch zu verstoffwechseln, anzunehmen und umzusetzen. Und Geist Gottes, wir laden dich nicht nur ein, sondern wir sagen dir eindrucksvoll von ganzem Herzen, wir brauchen dich, wir sehnen uns nach dir, wir wollen dich, wollen dir begegnen, wir wollen dich erleben und wir wollen unbedingt, dass alles das, was du tun möchtest, auch in unseren Herzen und in unserem Leben tun kannst. Und Heiliger Geist, das drücken wir dir aus und wir sagen, wir wollen unbedingt dich erleben, jeden Tag unseres Lebens. Und jetzt auch in dieser Lehre, öffne du unsere Augen, öffne du die Augen unseres Herzens, damit wir erkennen können, was du für uns bereitet hast. Wir danken dir, Geist Gottes. Amen. Ganz kurz mal noch die Fragen. Ich habe hier auch per E-Mail sehr viele Fragen bekommen und ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde, die E-Mails alle beantworten. Aber hier ist eine Familie, ich schicke mir ein langes E-Mail über eine Seite und ich habe das durchgelesen. Sie gibt mir auch dann die Sandy, gibt mir auch dann die Freiheit, das Ganze durchzulesen und nimmt mich vom Datenschutz raus. Meine lieben Freunde, als ich euer E-Mail gelesen habe, hat es mir das Herz zerrissen und das Herz wirklich, ich spüre euren Schmerz, ich spüre eure Verzweiflung und ich weiß auch nicht, was ich euch sagen soll. Wisst ihr, wir müssen, es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Es geht in E-Mail jetzt um sehr viel Krankheit und sehr viel Not und sehr viel Leiden im Leben der gesamten Familie. Und es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, die wir einfach nicht verstehen. Aber ich denke, das Schlimmste, was wir tun können, wenn diese unbeantworteten Fragen sind, wenn diese Fragen, warum leiden wir, warum sind wir krank, warum gibt es da keine Heilung? Das Schlimmste, was wir tun können, ist, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist etwas, was wir nicht tun dürfen. Unser eigener Sohn hat 7 Jahre gelitten, 7,5 Jahre. Ärzte haben mir immer wieder gesagt, diese 7,5 Jahre, da gibt es keine Heilung. Wir haben tatsächlich Nächte neben seinem Bett verbracht, vom Natürlichen her nicht wissend, wird unser Sohn überleben oder nicht. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen in meinem Herzen. Gott werde ich nicht anklagen. Gott hat damit nichts zu tun. Das ist das Erste, was ich euch sagen möchte. Und das Zweite ist, arbeitet an eurem Herzen. Versucht jetzt nicht zu grübeln, durch Fehler zu finden, sondern sagt, Herr, hilf mir dabei, mein Herz zu überzeugen, das, was du für mich hast, dass ich das auch erleben kann. Die Frage war für mich persönlich immer folgendes, auch als mein Sohn 7 Jahre gelitten hat. Ich habe mir immer wieder diese Frage gestellt. Wären wir jetzt 2000 Jahre zurückversetzt und ich würde mit meinem Sohn zu Jesus kommen und sagen, Jesus, heil ihn. Würde Jesus ihn abwenden oder heilen? Das habe ich mir immer wieder gesagt. Und ich habe gesagt, Jesus würde ihn nicht abwenden. Da er derselbe ist gestern, heute und für alle Ewigkeit, habe ich mich entschieden, ich werde nichts in Frage stellen, sondern ich werde im kindlichen Vertrauen einfach vertrauen, dass der Herr das, was er gesagt hat, das uns gehört, auch mich erleben lassen wird. Und Leute haben mich immer wieder gefragt, warum hat mein Sohn 7,5 Jahre lang gelitten? Ich sage, die Frage stelle ich mir selbst nicht und die ist für mich auch gar nicht interessant. Ich bin Gott sehr dankbar für dieses Wunder. Und ich möchte euch jetzt einfach nur ermutigen, haltet euch nah an das Herz des Herrn. Alles wichtiger als alles andere ist, dass ihr die Liebe, die Güte und die Fürsorge eures Herrn erlebt. Ich weiß, ihr hättet vielleicht gerne, dass ich euch ein ganz einfaches, simples Rezept hier gebe, aber das kann ich leider nicht. Dann ist die nächste Frage. Lieber Rainer, ich habe deine Bücher schon teilweise gelesen. Ich interessiere mich, wie das praktisch aussieht, wie ich die Dinge praktisch in meinem Leben anwenden kann. Und da geht es darum, um Vernunft und Verantwortung. Eine sehr, sehr gute Frage. Da wird die Frage gestellt rein, was ist Vernunft und was ist Verantwortung? Mir wird gesagt, dass es Unverantwortung ist, wenn ich nicht verhüte, ich soll doch meine Vernunft anwenden. Es ist unvernünftig, wenn ich nicht zum Arzt gehe, weil ich einfach im Glauben feststehe. Es ist unvernünftig, wenn ich großzügig spende und nicht nur von meinem Überfluss gebe. Das ist unvernünftig. Und diese liebe Judith, die schreibt mir, dass sie eben diesen Clinch hat. Und ich möchte dir das Folgende sagen, liebe Judith. Ich sage dir jetzt meine Meinung. Erstens einmal, du bist für dein eigenes Leben verantwortlich und nicht deine Geschwister um dich herum. Deine Geschwister dürfen glauben, was sie wollen. Weil deine Geschwister glauben, es ist unvernünftig, wenn man einen Betrag einfach, weil man gehört hat vom Heiligen Geist, man soll den weggeben, irgendwo hingeben. Du entscheidest für dich, was für dich vernünftig ist und was unvernünftig ist. Und du entscheidest für dich, was für dich Glauben ist und was für dich nicht Glauben ist. Das kann dir niemand anders sagen. Ist es vernünftig, zum Arzt zu gehen oder ist es vernünftig, nicht zum Arzt zu gehen? Hör zu, du musst nach deinem Glauben leben. Du kannst nicht nach meinem Glauben handeln. Und das ist das Problem, das wir immer wieder haben in vielen Gemeinden. Einer lebt etwas und andere denken, jeder muss es so erleben. Ich lebe nach meinem Glauben. Ich habe meine Überzeugung. Für mich ist es unvernünftig, wenn ich mir alles mögliche Geld auf die Seite lege, damit ich in der Pension schön leben kann. Für mich ist es vernünftig, wenn ich das, was ich habe, ins Reich Gottes investiere. Das ist für mich vernünftig. Ob das für dich vernünftig ist, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Für mich ist es vernünftig, im radikalen Glauben zu leben. Für mich war es zum Beispiel vernünftig, Leute einzuladen zu mir nach Hause, die diagnostiziert waren mit dem Coronavirus und Fieber hatten. Für mich war das vernünftig. Meine Frau hat sich gefreut darüber. Die hat ja auch umarmt und mit mir mitgebetet. Für mich war es vernünftig. Für dich möge das unvernünftig sein. Darum, du musst, liebe Judith, für dich den Weg finden, wo du sagst, das ist der Glaube meines Herzens und nach dem handle ich so. Wenn es für dich der Glaube im Herzen nicht so ist, dass du sagst, okay, dieses Wunder erlebe ich jetzt, dann ist es für dich völlig okay. Sind wir doch Gott doch dankbar für gute medizinische Hilfe. Das ist nicht das eine oder das andere. Wir selbst müssen in unserem Herzen, in unserer Beziehung mit Jesus leben und wir dürfen unsere Entscheidungen treffen. Diese Freiheit haben wir. Wir haben Eigenverantwortung für unser Leben. Und du, Judith, lebst dein Leben so, wie der Herr es dir auf das Herz gelegt hat. Okay, die restlichen Fragen, die werde ich nicht mehr eingehen, sonst komme ich nicht mehr dazu, die Dinge zu lehren, die ich gerne lehren möchte. Ja, es gibt da noch eine Frage, wie sieht es aus? Es sieht aus, dass all das jetzt der Antichrist kommt bald und es bereitet sich vor. Und Reinhard, wie siehst du eben die Endzeit und so weiter und so fort? Ich bin kein Experte der Endzeit. Da müsst ihr die anderen anhören, die die Experten sind. Ich habe mich entschieden, das war im Jahr 1982, da hatte ich mich intensiv mit Offenbarung beschäftigt, also intensiv, da war ich Experte der Endzeit. Das war 1982, inzwischen bin ich es nicht mehr. Denn damals habe ich dann gemerkt, dass es Bibelauslegungen gibt. Da gab es den Reinhard Bonnke, der einer meiner großen Glaubenshelden war, und einen anderen amerikanischen Prediger, der wahrscheinlich auch einer der größten Evangelisten dieses Jahrhunderts war. Und dann habe ich gemerkt, wie diese zwei über die gleichen Stellen der Offenbarung konträre Meinungen hatten. Nicht andere, konträre. Und dann habe ich mit 1982 das Buch zugeschlagen und die Bibel zugeschlagen und alle Lehrbücher weggegeben und habe gesagt, da soll sich die Klugen die Köpfe zerreißen und die Endzeit herauszufindig machen versuchen. Ich warte einfach, was auf mich zukommt, bereite mich im Herzen vor, lebe ein radikales Leben, hingegeben an Jesus. Und wenn dann die Sachen kommen, mache ich es, wie der Petrus gesagt hat, am Tag zu Pfingsten. Als es eingetroffen ist, hat er gesagt, das ist, was geschrieben wurde von den Propheten. Also wenn dann alle sagen, sage ich, ja, seht ihr, das ist der Antichrist, das steht ja eh da drinnen. Vorher lasse ich die anderen spekulieren. Also ich bin kein Experte der Endzeit. Ich lebe in meinem Herzen bereit, dass Jesus wiederkommen kann, jeden Augenblick, wenn er kommen will. Da bin ich bereit und da freue ich mich. Und ich lebe im Zuversicht und im Glauben auf die größte Ernte der Geschichte der Menschheit, bevor Jesus wiederkommt. Das ist meine Endzeit-Auffassung. Okay, machen wir weiter. Immer wieder merke ich, dass Fragen kommen, wo viele Dinge nicht verstanden werden, was ich über Gebet gelehrt habe, aus dem einen Grund, weil der neue Bund nicht verstanden wird. Und ich will auch jetzt auf keinen Fall irgendwelche Bücher verkaufen, denn das liegt mir sehr zuwider. Das Geld geht ohnehin nicht zu mir, das geben wir alles den armen Kindern der Mission. Aber es gibt zwei Bücher auf Deutsch, die euch helfen werden, diese Dinge zu verstehen. Die kriegt ihr in Berlin beim Aufbruch Verlag. Das erste heißt Der neue Bund und das zweite heißt, ich glaube, Leben im neuen Bund und Leben ohne Begrenzungen, irgend so ähnlich. Ihr könnt euch gerne die beim Aufbruch Verlag in Berlin holen. Einige Mails und Meldungen habe ich auch bekommen die letzten Tage, wie man erfahren kann, was wir in Brasilien machen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Brasilien Kids Care mit k.org, da kannst du einen Rundbrief abonnieren. Oder ihr schreibt einfach an das Liechtenstein in die Gemeinde hin, der Michael, der hat ja eh nicht genügend Arbeit, der ist froh, wenn er hunderte E-Mails bekommt und der hilft euch dann weiter. Danke, mein lieber Michael. Also ihr könnt einfach einen Liechtenstein hinschicken und der gibt euch dann auf die Rundbriefliste, wenn ihr das so wollt, etwa einmal im Monat schreibt einen Rundbrief, was hier in Brasilien geschieht. Ich möchte jetzt weitermachen mit meiner Lehre, und zwar über die Gefahr der Tradition zu sprechen. Ich kann mich erinnern, vor langer, langer Zeit bin ich über eine Aussage gestoßen von Jesus, die mich tief getroffen hat. Und zwar in Markus Kapitel 7, Markus 7 von Vers 9 weg bis Vers 13, da spricht Jesus die Gefahr der Tradition an. Schau, was Jesus hier sagt. Er sagt, und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Und in Vers 13 sagt er Folgendes, und so hebt ihr euch mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Im Original Griechischen bedeutet das so viel wie, ihr macht das Wort Gottes kraftlos. Als ich das gesehen habe, das hat mir fast so wie einen Stich ins Herz gegeben. Unsere Traditionen, an die wir festhalten, die haben das Potenzial, das Wort Gottes kraftlos zu machen. Stell dir mal vor, das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Das Wort Gottes kann die Toten auferwecken. Das Wort Gottes ist uneingeschränkt. Und dieses kräftige Wort Gottes kann jetzt außer Kraft gesetzt werden aufgrund unserer Traditionen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, gibt es vielleicht Traditionen in unserem eigenen Leben, die einfach starke Traditionen sind und aufgrund dieser Traditionen auch das Wort Gottes in unserem eigenen Leben eingeschränkt wird? Es gibt ja gute Traditionen und es gibt nicht so gute Traditionen. Gegen Traditionen gibt es ja nichts zu sagen. Die Frage ist immer die, hat die Tradition in meinem Leben einen höheren Stellenwert als das Wort Gottes? Das ist immer die wichtige Frage. Traditionen werden geformt, indem wir gewisse Dinge immer wieder wiederholen, so lange, bis wir sie als Wahrheit annehmen. Da gibt es Christen, die haben Lehrmeinungen, die sind so absolut und starr. Und wenn du ihnen eine einfache Frage stellst und sagst, beweis mir das vom Wort Gottes her, und wie siehst du denn das und jenes und dieses, dann können sie von der Bibel her nicht beweisen, warum sie das glauben, was sie glauben, sondern es ist einfach übernommene Tradition. Und da müssen wir Acht haben, da müssen wir aufpassen, dass unsere Traditionen nicht in unserem Leben einen Wert haben, der höher ist als das Wort Gottes. Wie gesagt, es gibt wunderbare Traditionen. Aber das Wort Gottes hat immer das letzte Wort. Wenn Traditionen einmal in unserem Leben so einen starken Platz genommen haben in unserem Herzen, dann wird für uns selbst die Tradition so wichtig wie die Bibel selbst. Die werden dann Teil von unserem Leben und die verteidigen wir bis aufs Allerletzte. Ich kann mich erinnern, als wir die Gemeinde gegründet haben in Österreich, die erste Gemeinde, und dann kam eine Mutter zu mir und diese Dame sagte, Rainer, ich kriege meinen Teenager nicht mehr am Sonntagvormittag in Gottesdienst. Denn in Österreich ab der fünften Schulstufe, da gab es dann auch Samstag, gab es dann auch Schulunterricht. Und die Dame, die sagte mir aus unserer Gemeinde, die sagte, Rainer, mein Kind sagt mir, der einzige Tag, wo sie ausschlafen können, ist der Sonntagvormittag. Die gehen nicht mehr mit in den Gottesdienst. Die protestieren. Es ist ein Kampf und ein Krampf jeden Sonntagmorgen. Plötzlich wurde mir bewusst, dass die Tradition, den Gottesdienst am Sonntag früh zu machen, nichts anderes ist als eine Tradition. Und ich habe gesagt, dann hören wir eben auf mit Sonntagvormittag Gottesdienst. Machen wir Gottesdienste Samstagabend. Ich kann mich noch gut an die Gespräche erinnern mit der Gemeinde, mit der Leiterschaft, mit den Leuten. Um Gottes Willen, eine Person hat mir gesagt, aber Rainer, das Gottesdienst muss doch am Sonntagvormittag sein. Und ich habe gesagt, warum? Ja, weil es so ist. Und ich habe gesagt, aber warum? Ja, weil es immer schon so war. Ja, aber warum? Warum muss am Sonntagvormittag sein? Ja, Gottesdienst gehört am Sonntagvormittag. Ja, aber warum? Niemand konnte mir die Frage antworten vom Wort Gottes her, warum wir Sonntagvormittag Gottesdienst haben müssen. Und wir haben damals unsere Gottesdienste auf Samstagabend umgestellt. Ich kann mich erinnern, wir haben den Gemeinden gesagt, 3 Monate lang Samstagabend, und wenn die Gemeinde es wünscht, zurückzugehen auf Sonntagvormittag, machen wir es gern wieder Sonntagvormittag. Niemand wollte mehr einen Sonntagvormittag Gottesdienst. Niemand. Und da ist ein Beispiel, wie wir Traditionen einen so einen hohen Stellenwert geben können, dass wir sie mit allem verteidigen, was in uns drin ist, obwohl manche Traditionen gut sind, aber manche sind einfach nur Traditionen, die müssen wir eben loslassen. Und eine dieser Traditionen ist, wie wir gebetet haben. Wir haben Gebet mehr als Tradition übernommen, als wirklich nach dem Wort Gottes durch das Studieren des vollbrachten Werkes des Kreuzes verstanden zu haben, gebetet. Gebet muss werden, ist keine Frage. Gebet ist Teil des Christenlebens, das ist keine Frage. Darum geht es überhaupt nicht. Ich liebe viel Zeit im Gebet, aber die Frage ist nicht, ob wir beten müssen oder nicht. Die Frage ist, wie wir beten. Ich möchte euch noch praktisch ein paar Schritte jetzt mitgeben, darüber, wie zum Beispiel ich spreche jetzt aus meinem persönlichen Leben, wie in meinem Leben sich meine Gebetszeit so verändert hat. Und bei mir ist das Problem jetzt, das ist jetzt vielleicht ein gutes Problem, aber das Problem bei mir ist, dass ich eigentlich nie genug Zeit zu beten habe. Wenn ich das jetzt so sage, ist das nicht, weil ich so viel arbeite, dass ich keine Zeit mehr fürs Gebet nehme. Wenn ich 3 Stunden im Gebet war, habe ich das Gefühl, ich wäre so gern den Rest des Tages einfach hier im Gebet. Von dem her ist es bei mir ein Teil des Lebens geworden, wo es keine Last ist, sondern Freude ist, Herrlichkeit ist, Spaß ist. Wenn ich aufwache mitten in der Nacht, um im Gebet zu sein, es ist so eine herrliche, wunderbare Zeit, das kann ich nicht beschreiben. Und ich sage euch das jetzt, wie ich das persönlich mache, ganz, ganz persönlich, aus meinem eigenen Leben, da gebe ich euch das Einblick. Erstens, ich bin der absoluten Überzeugung, dass fast alles, und ich sage bewusst, fast alles, das, was Christen im Gebet Gott bitten, ihnen zu geben, brauchen wir gar nicht mehr zu bitten. Und darum in meinem eigenen Gebetsleben, bitten ist eigentlich jetzt für mich, bitten ist eigentlich nicht da. Außer Herr, mehr Weisheit, mehr Geist der Weisheit und Offenbarung. Geführt werden mit der Kenntnis deines Willen. Offene Augen zu sehen, was mir gehört. Wenn ich Zeit im Gebet nehme, was ich mache. Das Erste ist, ich schaue immer, dass ich einen ruhigen Ort habe. Das ist für mich immer, manchmal, ich reise ja sehr viel und manchmal bin ich da in Orten, wo da gibt es keinen ruhigen Platz, dann gehe ich irgendwo in den Wald oder gehe irgendwo raus von der Tür, wo ich einfach für mich alleine sein kann. Das Zweite ist, ich verwende mir grundsätzlich einmal viel Zeit, einfach um mich auf den Herrn zu fokussieren. Ich habe mir so stark abgewöhnt, dass ich zu Gott grundsätzlich nicht mit einer Einkaufsliste komme. Weißt du, für diese 15 Dinge muss ich jetzt beten. Hier ist meine Einkaufsliste, Herr. Da, da, da, da, da, da, da. Amen und danke. Das war mein Gebet. Also mein Gebet besteht aus, zuerst, ich suche einen Ort, wo ich allein sein kann, wo ich unbekümmert sein. Zweitens, wo ich sehr viel Zeit habe, ihn einfach zu genießen und ihn zu preisen und ihn einfach zu sagen, wie herrlich er ist und wie wunderschön er ist. Und das Dritte, was ich dann immer mache, das ist meine tägliche Routine. Das Dritte, was ich mache, ich sage immer, Herr, ich gebe mich dir hin. Könnt ihr euch erinnern? Gebet ist nicht Gott von etwas zu überzeugen. Gebet ist mein Herz mit seinem Herzen in Einklang zu bringen. Das Dritte, was ich mache, nehme Römer 6, Vers 13, wo er sagt, gebt nicht die Glieder eures Körpers zur Sünde hin, zur Ungerechtigkeit, sondern gebt die Glieder eures Körpers hin zu ihm, als Waffen der Gerechtigkeit. Römer 6, Vers 13. Ich sage dem Herr, ich bin hier, ich gebe mich dir hin. Das ist nicht mein Tag, das ist dein Tag. Ich liefere ihn dir komplett aus. Reinhard, derjenige, der jetzt vor dir steht, Herr, der gehört dir. Ich nehme mir Zeit, mich völlig ihm auszuliefern. Und dann nehme ich mir auch sehr viel Zeit, ihm immer wieder zu danken für all das, was er mir schon gegeben hat. Ich nehme so gerne Zeit, Herr, danke, was du getan hast. Herr, danke, wie du die Kinder versorgt hast. Danke für das, danke, danke, danke. Der Danken ist ein ganz großer Anteil meines persönlichen Gebetslebens. Und so komme ich dann auch in eine Stille des Herzens hinein. Denn wisst ihr, so wie ich früher gebetet habe, zu Gott zu kommen, damit er dazu mir dient, um meine Gebete zu beantworten, da ist das Herz nie ruhig. Das Herz ist immer fokussiert auf den Dingen, von denen ich jetzt Gott überzeugen muss, sie mir doch zu geben, mir doch zu tun, mir doch zu helfen. Und nach der Zeit ist einfach ihn zu genießen, zu sagen, wie gut er ist, wie toll er ist, wie herrlich er ist. Dann komme ich in eine Stille, wo ich einfach in der Stille mein Herz mit seinem Herzen so in Einklang bringe, dass ich weiß, ich lebe in dem, was er für mich hat. Und wisst ihr, und wenn Nöte oder Bedürfnisse in meinem Leben sind, dann bringe ich die nicht zu Gott mit der Bitte, sie zu lösen. Das Erste, was ich mache, ich schaue mal, ob das Kreuz für mich da eine Lösung gegeben hat. Das ist das Allererste, was ich tue, wenn es Nöte gibt. Wenn es Krankheit gibt, das Erste, was ich tue, ich schaue, gibt es im Kreuz eine Lösung. Wenn es Mangel an Versorgung gibt, das Erste, was ich tue, ist, ich schaue, gibt es im neuen Bund eine Lösung. Das habe ich euch gestern ja so gelehrt. Die Namen Gottes nehmen und dann danken. Danken im Nehmen und Glauben, diese Dinge für mich anzunehmen. Die Frage, die wird mir immer wieder gestellt. Aber Rainer, du sagst in deinem Leben, du bittest Gott ja gar nichts mehr, du sagst nur Danke und nimmst an. Freunde, ich habe wirklich gelernt, im Nehmen und Glauben mein Leben zu leben. Das ist so schön und so entspannend. Aber die eine Bibelstelle, die mir immer wieder von allen gebracht wird, ist Philipper 4, Vers 6. Philipper 4, Vers 6, seid ihr nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und durch Flehen mit Danksagung eure Anliegen Gott kund werden. Ich habe eine ganze Predigt darüber, nur über diesen einzelnen Bibelvers. Es ist schon interessant, wie wenn wir nicht bereit sind, abzuweichen von einer Denkweise des Alten Bundes, dann ignorieren wir 30 Bibelstellen, die klar beweisen, wie der neue Bund funktioniert, aber eine, die dem Gegen zu sprechen scheint, auf der klammern wir uns fest. Die lassen wir nicht los. Aber Philipper 4, Vers 6 sagt doch, flehen, flehen, flehen, flehen, flehen, flehen, flehen. Freunde, ich möchte euch sagen, wie ich Philipper 4, Vers 6 verstehe und wie dieses auch mein Leben verändert hat. Ich war ja ein Sorgenmeister. Das Leute, die mich heute kennen, die können sich das schwer vorstellen. Ich war ein absoluter Sorgenmeister. Also mit 25 Jahren hat mir ein Mann gesagt, Reinhard, wenn sich in deinem Leben was nicht ändert, mit 40 hast du einen Burnout und einen Herzinfarkt. Und wäre wahrscheinlich auch so gewesen. Ich habe mir um alles Sorgen gemacht. Sorgen, Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und eines Tages sagte der Herr zu mir, Reinhard, weißt du eigentlich, dass Sorgen machen Sünde ist und dass du ständig sündigst? Das war ein Schock. Das war für mich, das hat mir kein Prediger gesagt, das hat mir der Herr gesagt. Das war für mich ein Schock. Sorgen sind Sünde und ich sündige ständig, da ich mir ständig Sorgen mache. Und ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, Herr, ich bin bereit, Buße zu tun, ich bin bereit, mich abzuwenden, ich bin bereit, von dem wegzugehen, aber du musst mir zeigen, wie. Und dann hat der Herr mir gelehrt, Philipper 4, Vers 6 anzuwenden. Ich habe jetzt die Zeit nicht, wie gesagt, das ist eine ganze einstündige Predigt nur über diesen Vers. Aber in diesem Vers ist die Betonung nicht auf das Flehen, die Betonung ist, dass sich keine Sorgen zu machen. Das ist mal das Erste, was wir verstehen müssen. In dem Vers geht es nicht darum, dass wir Gott um etwas anflehen. In dem Vers geht es einmal darum, sorget euch um nichts. Das ist die erste Aussage dieser Bibelstelle. Und es ist in der griechischen Grammatik ist es geschrieben in der Befehlsform. Das heißt, Gott befiehlt dir, dass du dir um absolut nichts Sorgen machen darfst. Das ist eine Befehlsform vom Herrn her. In dem Augenblick, den ich dem Befehl nicht gehorche, sündige, weil ich das nicht tue, was Gott mir ganz klar sagt. Das ist die erste Sage. erste Sache, die wir sehen müssen. Aber dann sagt Gott, wie wir damit umgehen müssen. Sondern, also statt Sorgen zu machen, sondern in allem, in jeder Ding, jeder Situation, die in dein Leben kommt, und alles, was dir Sorgen macht, das sollen wir durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Das sind hier jetzt ganz interessant, sind drei griechische Worte. Gebet, Flehen und Danksagung. Das Wort Gebet, das bedeutet im Griechischen, ich habe mir das heute früh extra noch nachgeholt von meinem Freund, der altgriechisch Professor und Meister ist, damit ich hier euch nichts Falsches sage. Das Wort Gebet spricht mehr von einer Position, nicht von etwas, was wir tun. Wir positionieren uns vor Gott. Das Wort Flehen ist nicht ein Anbetteln, sondern ein Kundwerden lassen von dem, was wir jetzt in dieser Situation eben benötigen oder wollen oder brauchen. Im Grunde genommen sagt Paulus so, er sagt nicht, wir sollen ständig Gott versuchen zu überzeugen, etwas zu tun. Er sagt, wenn du dir Sorgen machst, sollst du erstens damit aufhören, zweitens sollst du diese Dinge vor Gott mit Danksagung hinlegen. Du gibst sie ihm und das war's. Indem du sie ihm kundgetan hast, brauchst du nicht sie alle 5 Minuten wieder neu kundtun. Und so haben wir diesen Vers auch genommen. Wir flehen, flehen, flehen, Gott zu überzeugen. Nein, was wir tun sollen, ist zu sagen, Herr, ich habe mich gesorgt, das tut mir leid, das tue ich nicht mehr, das ist falsch. Die Sache lade ich jetzt bei dir ab. Ich mache dir das kund, hier ist mein Problem. Ich sage euch, wie ich das immer wieder zum Beispiel praktisch getan habe. Und ich habe Wunder über Wunder über Wunder erlebt. Ich hatte einmal einen Schlüssel verloren zu einem Boot, das gemietet wurde und für das ich Verantwortung hatte für eine Woche. Und das war der einzige Schlüssel für dieses Boot, das wir gehabt haben. Und die Zeit kam, wir müssen das Boot zurückgeben und der Schlüssel wurde verloren. Und alle haben sich versammelt, wir hatten ein christliches Camp. Alle meine christlichen Freunde sind zusammen und haben gesagt, wir müssen beten, beten, beten, beten, wir brauchen einen Schlüssel, wir müssen alles suchen, alles tun. Ich habe gesagt, nein, gar nichts, ihr könnt euch die Köpfe rumrennen, wie ihr wollt. Ihr läuft herum wie aufgescheuchte Hühner, das mache ich absolut nicht. Erstens mache ich mir keine Sorgen, denn das ist Sünde. Zweitens werde ich jetzt ganz einfach Philipper 4, Vers 6 anwenden. Ich bin mitten da auf dem Campingplatz stehen geblieben und habe gesagt, Vater, ich stehe jetzt vor dir, das ist Gebet, positionieren. Sag ich, ich mach dir jetzt mein Problem kund. Mein Problem ist, der Schlüssel ist weg. Wie du das Problem löst, ist mir völlig egal. Du kannst einen neuen Schlüssel schaffen, du kannst einen Engel schicken, der den Schlüssel sucht. Es ist mir egal. Hier ist meine Sache, die lege ich vor dir hin, danke, abgehakt. Und ab jetzt sage ich nur mehr danke, mit Danksagung. 5 Minuten später wollten all diese Sorgen wieder reindringen auf meinen Kopf. Der Schlüssel, du bist schuld, wie geht das? Da, da, da. Ich habe gesagt, Herr, danke, die Sache ist bereits vor dir, danke. Da bleibt sie liegen, die greife ich nicht mehr an. Alle paar Minuten, wenn diese Sorgen versucht haben, einzudringen auf mich, ich bin einfach in Danksagen stehen geblieben. Danke, das habe ich bereits in die Hand gelegt, das greife ich nicht mehr an. Nach ein kurzer Zeit, plötzlich, ohne dass eine Person nach diesem Schlüssel gesucht hat, wurde ein kleines Schlüsselchen mitten im hohen Gras von jemandem gefunden, der gar nicht danach gesucht hat. Und ich könnte euch so viele Dinge erzählen, die ich erlebt habe, wo ich einfach durch das Vertrauen, dass ich meine Sorgen tatsächlich bei ihm liegen lassen kann und indem ich sie mit Danksagen annehme, ich habe sie ihm bereits hingelegt, dann lasse ich sie jetzt liegen. Jetzt möchte ich über die Fürbitte reden. Ich habe ja gesagt, ich werde nachmittags über die Fürbitte reden. Das werde ich jetzt den Rest des Nachmittags, den Abend, bei mir ist ja Nachmittag, bei euch ist ja schon Abend. Den Rest des Abends werde ich über die Fürbitte und über den geistlichen Kampf reden. Natürlich relativ beschränkt in dieser kurzen Zeit, ist mir auch klar. Was bedeutet Fürbitte? Fürbitte bedeutet, dass wir für eine andere Person in den Riss treten. Also Fürbitte heißt, ich stehe zwischen Gott und einer anderen Person. Das kann jetzt eine Person sein, das kann auch eine Stadt sein, ein Land sein. Fürbitte ist, dass wir zwischen Gott und jemand eintreten. Also wir kommen da in die Mitte hinein. Wir müssen uns eins immer wieder klar machen. Alles, was wir tun, was Gebet betrifft im neuen Bund, ist ganz anders als im alten Bund. Alles, was wir im neuen Bund an Gebet erleben, muss die Basis im vollbrachten Werk des Kreuzes haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder wurde gesagt, wenn mein Volk, das sich bei einem meinen Namen genannt wurde, sich demütigt und von seinen bösen Wegen abweicht und sie beten, dann werde ich vom Land, vom Himmel her hören und ihr Land heilen. Und Christen wurden immer aufgefordert, wenn wir so beten, dann wird sich was ändern. Freunde, es tut mir leid, wenn ich euch damit auf den Schlips trete, aber das ist nicht so. Dieses Gebet wird niemals beantwortet werden, egal wie lange du es betest. Ich werde dir sagen, warum. Dieser Bibelvers, der gilt weder für dich noch für mich. Der Bibelvers ist ganz einfach zu verstehen. Und ich habe, wie gesagt, ich habe auch darüber gepredigt. Was ist der Kontext? Schau dir den vorigen Vers an, Vers 13. Wenn ich aber den Himmel verschließe, wie war der alte Bund? Das, dieser Vers, der stand ganz klar, den hat Gott gesagt zum Volk Israel, welches im alten Bund lebte. Wie war der alte Bund? Ihr tut das nicht, was ich sage, Strafe kommt, wenn ihr wollt, dass die abgewendet wird, müsst ihr euch umkehren, müsst ihr Buße tun und müsst ihr mich bitten, das Problem wieder zu richten, dann mache ich das auch. Ganz einfaches Konzept. Nur im neuen Bund ist das nicht mehr so. Im neuen Bund ist es nicht mehr so, dass wenn wir jetzt etwas falsch gemacht haben, Gott sein Gericht schickt. Der Coronavirus, meine Freunde, ist nicht das Gericht Gottes. Es ist, wer immer das predigt und sagt, der rückt Gott in ein Licht, das ist sehr, sehr traurig. Würde Gott den Coronavirus als Gericht schicken, dann würde Gott sich selbst eigentlich gegen das handeln, was er gesagt hat, was er tut. Gott kann nicht ein Land richten und das andere nicht. Wen richtet Gott und wen richtet nicht? Da ist Gott kein Gott, der gerecht ist. Sind die Sünden Deutschlands größer als die Sünden Amerikas oder Brasiliens? Sind die Sünden afrikanischer Länder schlimmer als die Sünden von der Schweiz? Warum straft Gott andere Länder mehr als einige andere Länder? Und all diese Fragen, die müssen wir uns stellen. Weil es hat nichts mit der Strafe Gottes zu tun. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Himmel gehören dem Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Wir machen die Erde kaputt, wir zerstören so viel, wir machen nur alles Chaos und dann schieben wir Gott oder den Teufel die Schuld in die Schuhe. Freunde, das ist, für mich ist die Sache sehr, sehr, sehr, sehr klar. Wir können weder Gott noch den Teufel die Schuld in die Schuhe schieben für die Dinge, die wir verantwortlich sind. Also wenn wir nicht nach 2. Korinther 7, Vers 14 Fürbitte tun sollen, wie sollen wir denn beten für unser Land? Wie sollen wir eintreten für unser Land? Eine Frage kam auch, die hatte ich nicht Zeit zu beantworten. Wie soll ich beten für die Rettung meines Landes? Und jetzt schockiere ich euch mal so richtig gut und werde sehen, ob ihr mich dann auch noch liebt. Ich werde jetzt eure Liebe für mich unter Beweis stellen. Die könnt ihr jetzt unter Beweis stellen. Wie soll ich beten für die Rettung meines ungläubigen Mannes? Gar nicht. Gar nicht. Du sollst nicht beten für die Rettung des ungläubigen Mannes. Aber Rainer, Gott will doch, dass mein ungläubiger Mann errettet wird. Natürlich will er das. Natürlich. Ich habe für euch, die schockiert sind, jetzt folgende Herausforderung. Zeigt mir im Neuen Testament, gebt mir eine Bibelstelle, die sagt, dass die Errettung der Menschen geschieht durch die Fürbitte, die wir tun. Nur eine. Im neuen Bund. Zeigt mir eine im Neuen Testament. Die Errettung geschieht nicht durch unsere Gebete. Die Errettung geschieht durch die Kraft des Evangeliums, welches wir mit Kraft und Vollmacht predigen. Was sagt die Bibel zu den Frauen, die einen unerretteten Mann haben? Der erste Petrusbrief, der sagt das ganz klar. Ich glaube, es ist das 3. Kapitel. Wo Petrus sagt, und ihr Frauen, wie wisst ihr, ob ihr den Mann nicht erretten werdet, ohne Worte, indem ihr euren Lebenswandel sieht? Also liebe Frau, weißt du, was du tun sollst, damit ein Mann nicht errettet wird? Ich gebe diesen Rat jeder Frau, die zu mir kommt. Ich sage jeder das Gleiche. Ich sage immer das. Das Erste, was du tust, ist, du hörst auf, ihn anzupredigen. Das ist mal das Erste. Ja, aber Rainer, das ist mal das Erste. Das Zweite, was du tust, du lässt die Liebe Gottes so durch ihn fließen, dass er diese Liebe gar nicht mehr widerstehen kann. Smith Wigglesworth hat sich so bekehrt. Der Mann hat seine Frau ausgesperrt, nachdem er ihr verboten hat, in den Gottesdienst zu gehen. Sie ist trotzdem gegangen, es war Winter, es war kalt. Als sie nach Hause kam, war die Tür verschlossen und die Frau verbrachte die ganze Nacht in der Kälte. Als er in der Früh die Tür aufsperrte, ging sie hinein, küsste ihn und sagte, hallo Liebling, und machte ihm sein Lieblingsfrühstück. Und der Mann hat sich bekehrt. Ich möchte dir etwas sagen. Wenn wir nur das annehmen würden, was wir im Wort Gottes gelehrt werden, wir hätten viel mehr Erfolge, als wir sie haben. Schau, ich gebe euch ein klares Beispiel, warum ich vom Wort Gottes her nicht sehe, dass wir beten sollen für die Errettung dieser der Menschen. Vielleicht stoßt euch das jetzt etwas schwer auf, aber ihr werdet am Ende dieser Lehre, werdet ihr mir nachfolgen können. Ich hoffe zumindest. Was ist geschehen in Apostelgeschichte 4? In Apostelgeschichte 4, da wurden die Apostel, die wurden geschlagen, es wurde ihnen verboten, im Namen Jesu zu predigen. Dann gingen sie nach Hause und sie beteten. Das taten sie. Sie gingen in die Fürbitte. Ich habe dieses Gebet gestern früh selbst nachgebetet mit der Stoppuhr. 2:15 Fürbitte und alles hat sich geändert. Da war keine Nacht im Gebetskampf, da war kein den Himmel bestürmen. 2:15 dauerte dieses Gebet. Und der Erfolg dieses Gebetes war so gewaltig und so stark, den wir uns eigentlich auch bestimmt alle wünschen. Ihr könnt bestimmt dieses Gebet in Apostelgeschichte 4, Vers 29, da sagen sie Folgendes. Und jetzt, Apostelgeschichte 4, 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten. Da war kein einziges Wort des Gebets drinnen, Herr, sieh ihre Drohungen an und errette doch diese Menschen. Herr, sieh, was da geschieht und bitte du doch was, dass die Menschen sich bekehren. Kein Wort davon. Was haben sie gebetet? Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst und Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Christi. Und wisst ihr, was geschehen ist? Als sie gebetet hatten, erbebte die Stelle, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Freunde, stell dir mal vor, wenn wir solche Gebetserlebnisse hätten. 2:15, die Stätte ist erschüttert und das Wort Gottes wird mit Kraft gepredigt. Sie haben erkannt, das Problem ist nicht daran, dass Gott die nicht erretten wird. Die Lösung dazu liegt in uns. Wir müssen das Wort Gottes mit Kühnheit und mit Freimütigkeit predigen, begleitet von Zeichen und Wundern. Das sind die Gebete, meine lieben Freunde, die die Gemeinde wieder lernen muss zu beten. Aber wir tun uns deshalb so schwer, weil in unserer Mentalität es noch drinnen ist, das Gebet ist etwas, das dazu dient, um Gott von etwas zu überzeugen oder Gott zu überzeugen, etwas zu tun. Ich habe auch eine zweite Herausforderung für euch. Ich habe mir das selbst auch zur Aufgabe schon gemacht. Schau dir jedes niedergeschriebene Gebet an im Neuen Testament und bete es mit der Stoppuhr nach und schau mal, ob du ein einziges langes Gebet findest. Kein Wunder, dass Jesus gesagt hat, Gebet soll nicht ständige Wiederholung sein. Hör zu, Glaube ist der Schlüssel zum Gebet. Nicht Ausdauer, Länge und. Und wenn wir verstehen, was Fürbitte wirklich ist, wenn wir verstehen, wie wir vor Gott hintreten, wenn wir verstehen, was bereits geschehen ist, dann werden wir ganz anders beten. Wie beten wir für unser Land? Das ist die große Frage. Ich habe in Brasilien eine Aussage gemacht, innerhalb meiner Lehre, die ich jetzt gemacht habe, die wollte ich auch einfach unbedingt machen. Es wurde in Brasilien aufgerufen zum Beten für das Land gegen das Coronavirus. Der Präsident selbst, der Präsident von Brasilien, hat einen landesweiten Aufruf gemacht, einen Tag des Fasten und Beten. Und die Pastoren des Landes sind aufgesprungen auf diesen Zug. Da wurden Videos weitergeleitet und Flyers weitergeleitet. Da wurde ein 5-minütiges Video weitergeleitet, wo alle führenden Pastoren des ganzen Landes darauf gesagt haben und gesagt haben, wir fasten und beten diesen Tag, fasten und betet du auch mit. Und ausgegangen wurde von 2. Chroniker 7, Vers 14. Leute haben gesagt, Rainer, machst du auch mit in dieser Gebets- und Fastenkampagne? Und ich habe gesagt, nein, ich faste eigentlich sehr viel und sehr gerne, aber an diesem Tag werde ich essen. Habe ich auch getan. Und wisst ihr, was das Schlimme war? Das Schlimme war Folgendes. Wir sind jetzt als Christen, und das sage ich unter Tränen, wir als Christen sind jetzt in den Augen der Nicht-Christen in Brasilien noch dümmer, als wir vorher waren. Wir haben einen Tag lang gefastet und gebetet, basiert auf 2. Chroniker 7, Vers 14, und die Situation in Brasilien ist schlimmer geworden, nicht besser geworden. Und die Leute sagen jetzt, ihr Evangelikale, ihr seid doch dumm. Ihr sagt alle, wenn ihr betet, geschieht was, und was ist geschehen, schlimmer ist es geworden. Was sagen wir jetzt? Ja, nicht genügend Ausdauer, nicht genügend Ausharren. Wir müssen einfach weiter, weiter, weiter dranbleiben. Meine Freunde, das ist die falsche Antwort. Die richtige Antwort ist, dass wir verstehen, was geschehen ist durch das vollbrachte Werk des Kreuzes und wie wir auch lernen, in Fürbitte zu gehen. Ich könnte euch einige Erlebnisse aus meinem eigenen Leben erzählen, die will ich bewusst nicht erzählen, denn die sind zu haarsträubend. Aber ich hatte intensivste Fürbitterlebnisse mit Gott. Ich hatte sogar Erlebnisse, wo Gott mich selbst im Geist aus meinem Körper raus und in andere Länder führt, um dort im Geist in der Fürbitte zu stehen. Aber hört zu, das Erste, was wir verstehen müssen, alles, was im vollbrachten Werk des Kreuzes geschieht, im neuen Bund, ist nicht von mir initiiert, ist von ihm initiiert. Und was ich tue, ist, ich gebe mich ihm hin, damit er mich verwenden kann, so wie er mich verwenden will. Wenn Gott mich um 2 Uhr in der Früh aufweckt und ich aufwache und ich die ganze Nacht nichts tun kann, als auf meinen Knien zu seufzen und zu heulen für die Not meines Landes, dann ist das eine andere Art von Fürbitte, wie wir sie uns aufgedrückt haben. Dann ist das etwas, wo Gott etwas initiiert. Ich gebe mich dem hin, was Gott initiiert, und da machen Gott und ich gemeinsam etwas. Schau, ich möchte dir etwas sagen. Ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich persönlich überzeugt bin davon, dass wir müssen diese Haltung ablehnen, bewusst ablehnen, dass Fürbitte etwas ist, wo wir Gott überzeugen müssen, Deutschland, Österreich, die Schweiz oder Liechtenstein zu retten. Gott braucht nicht mehr überzeugt zu werden. Du brauchst Gott nicht überzeugen, dass Deutschland Erweckung bringt oder Österreich Erweckung braucht. Was willst du Gott überzeugen? Wovon denn? Wenn du glaubst, dass dein Herz für dein Land gebrochen ist, das Herz Gottes ist noch viel mehr gebrochen für unser eigenes Land. Ich wünschte, wir könnten lernen, die Tränen Gottes zu heulen, anstatt versuchen, ihn zu überzeugen, etwas zu tun. Wir müssen, wenn wir an Fürbitte denken, wenn wir darüber reden, wie wir für unser Land in den Riss treten, dann möchte ich euch einige Dinge einfach und klar ans Herz legen, meine lieben Freunde. Und ich hoffe, dass ihr das ergreifen könnt. Fürbitte ist, in den Riss zu stehen zwischen Gott und einem Land oder zwischen Gott und einem Menschen. Es gibt keinen mehr, der im Riss stehen muss zwischen Gott und Deutschland. Jesus Christus hat diese Position für sich selbst eingenommen. Ich weiß, ich habe selbst Ezekiel 22, Vers 30 gepredigt. Ich suchte nach einem Mann, der in den Riss steht, und es war keiner. Und ich habe selbst die Leute aufgerufen, stehen wir doch in den Riss für Österreich. Freunde, als ich den neuen Bund erkannt habe, habe ich plötzlich erkannt, dass das hier absolut nicht mehr passt. Schau dir diesen Bibelvers an. Bitte, ich hoffe, er kann dich im Herzen ergreifen. Wir müssen erkennen, Gott ist nicht zornig auf Deutschland, nicht auf Österreich, nicht auf die Schweiz, nicht auf Liechtenstein und auch nicht auf irgendwelche anderen Länder der Welt. Daher braucht der Zorn Gottes auch nicht abgewendet werden. All diese Bibelstellen in den Riss zu treten, die handeln davon, dass das Land gesündigt hat, Gottes Zorn dadurch sichtbar wird und jetzt braucht es jemand, der zwischen Gott und dem sündigen Land steht, um diesen Zorn abzuwenden. Das ist die Fürbitte des alten Bundes, meine lieben Freunde. Gott ist nicht mehr zornig auf unsere Lände, weil der Zorn Gottes wurde auf Jesus Christus ausgegossen. Schau dir diesen Bibelvers an. 2. Korinther 5, Vers 19. Wie klipp und klar es doch im Wort Gottes steht. 2. Korinther 5, Vers 19. In der Schlachter heißt es so: Weil Gott nämlich in Christus war und mit sich selbst und die Welt mit sich selbst versöhnte. Schau dir diese Aussage an. In Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Die Welt hat es nur noch nicht angenommen. Hör zu. Niemand kommt in die Hölle, weil er Sünder ist. Niemand. Leute gehen nicht in die Hölle, weil sie Sünder sind. Leute gehen in die Hölle, weil sie das vollbrachte Werk des Kreuzes nicht angenommen haben. Das Problem der Sünde wurde am Kreuz bereits gelöst. Wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören, das vollbrachte Werk des Kreuzes als nicht vollkommen darzustellen. Wir müssen aufhören mit einer Mentalität, die nach wie vor glaubt, dass das Problem ist die Sünde, wenn in Wirklichkeit das Problem ist, das Opfer für die Sünde nicht anzunehmen. Ich sage nicht, Sünde ist nicht schlimm. Sünde ist furchtbar, Sünde ist schlimm. Aber mein Freund, das Problem der Sünde wurde am Kreuz bereits gelöst. Jetzt kommen Leute in die Hölle nicht, weil sie sündigen, sondern weil sie die Lösung für die Sünde abgelehnt haben. Wenn wir das mal verstehen, wenn wir das ergreifen, dann werden wir alles tun, um den Menschen die Lösung ihres Problems darzubringen. Wir verwenden so viel Energiezeit, Gott zu überzeugen, das Problem der Sünde zu lösen. Gott errette Deutschland, Gott errette Österreich, Gott errette unsere Länder, Gott bringe Errettung. Gott hat am Kreuz getan, was getan werden muss. Schau, 2. Korinther 5, Vers 19 sagt, gib uns klar, weil Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Von Gottes Sicht her ist die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Wie klipp und klar ist die Bibelstelle? Gott sagt, ich habe das Problem gelöst. Das Problem des verlorenen Deutschlands, Österreich und der Schweiz, ich habe es gelöst. Wenn ihr mich anfleht, das Problem zu lösen, was soll ich noch tun? Das Problem muss jetzt von eurer Seite gelöst werden. Ich habe euch das Wort der Versöhnung gegeben. Wir, die Gemeinde, muss aufstehen und in Kraft und Autorität und in Vollmacht diesen Dienst der Versöhnung zwischen Gott und unseren Ländern einfach an die Menschen zu bringen. Der Krieg zwischen Gott und Deutschland ist vorbei, meine Freunde. Der Krieg zwischen Gott und Deutschland ist, Österreich ist vorbei. Der Krieg zwischen Gott und der Welt ist vorbei. Der wurde am Kreuz gelöst. Schau, was geschah, als Jesus geboren wurde. Lukas 2, Vers 14. Da kamen die Engel und die Engel sangen, was sangen sie? Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Seitdem gab es nicht Frieden auf Erden unter den Menschen. Die Engel redeten nicht von einem Zustand, der kriegslos ist auf der Welt. Die Engel kündigten an, jetzt ist der Kriegszustand zwischen Gott und den Menschen vorbei. Jetzt ist Versöhnung hier. Frieden zwischen Gott und den Menschen. Wir müssen verkündigen, dass Gott ein Gott ist, der sich sehnt danach, dass die Menschen diese Versöhnung annehmen. Gottes Zorn wurde am Kreuz gestillt. Gottes Zorn wurde auf Jesus Christus ausgeschüttet. Der Zorn für unsere Länder hat Christus bereits getragen. Und wenn wir zu Gott in der Fürbitte kommen, um ihn anzuflehen, unsere Länder zu erretten, dann sagen wir damit, Gott, es gibt noch etwas, was du tun musst. Anstatt zu sagen, so wie die Apostel gepredigt haben, oh Gott, lass doch uns mit Freimütigkeit und Kühnheit dein Wort predigen. Das ist die Antwort. Die Antwort ist nicht Gott schickt uns Erweckung vom Himmel her. Die Antwort ist wir als Gemeinde. Darum müssen wir für uns zuerst beten. Herr, bitte, ich will in Kühnheit und Freimütigkeit und Kraft hinausgehen und ein Wort verkündigen. Wenn die Gemeinde in Liechtenstein, die Gemeinde in Deutschland, die Gemeinde in Österreich, wo immer sie ist, dieses Gebet vom Herzen ergreifen, Herr, wir brauchen diejenigen, für die wir beten müssen, damit wir in Kraft und Kühnheit und Vollmacht hinausgehen und unsere Orte sich erschüttern des Gebets und wir alle voll des Heiligen Geistes sind und diesen Dienst der Versöhnung an den Menschen hinaus weitertragen, dann werden wir in unseren Ländern die Herrlichkeit Gottes sichtbar sehen. Schau mal, was 1. Johannes 2, Vers 2 sagt. Ich liebe diesen Vers. Ich habe so viel darüber meditiert die letzten Wochen. 1. Johannes 2, Vers 2. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Jesus ist das Sühnopfer für unsere deutschsprachigen Länder. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, Gott ist nicht mehr böse auf unsere Länder. Dieser Zorn, der wurde auf Christus gelegt. Das Zweite, was wir verstehen müssen, es gibt nur einen einzigen Mittler. Und dieser einzige Mittler, der heißt Jesus Christus. Der heißt nicht der Fürbitter Reinhard Hitler. Der heißt nicht das Gebetszentrum, das nächtelang Gott versucht zu überzeugen, Erweckung zu schenken. Der einzige Fürbitter, der in der Bresche steht zwischen Gott und den Menschen, heißt Jesus Christus. Wir wissen ganz genau, dass die Bibel klipp und klar sagt im Timotheusbrief, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Was ist ein Mittler? Was bedeutet dieses Wort Mittler? Es bedeutet jemand, der zwischen zwei Parteien, die zerstritten sind, die nicht im Einklang sind, eine verhandelt und sie wieder in Einheit, in Frieden bringt. Im alten Bund war Gott mit Menschen nicht versöhnt. Diese Versöhnung, die gab es nicht im alten Bund. Darum musste jemand in der Bresche stehen. Darum hat der Prophet ja auch gesagt, Ezekiel 22, wir brauchen jemanden, der in der Bresche steht. Zwischen Gott und dem Volk, das gesündigt hat. Bibelstellen werden hergenommen wie Abraham in 1. Mose 18. Wie Abraham zu Gott kommt und dann mit Gott vermittelt und sagt, dass Sodom und Gomorra doch nicht zerstört werden soll. Wenn 25 Gerechte, wenn 20 Gerechte, wenn 15 Gerechte. Abraham hatte den Dienst der Fürbitte. Freunde, diesen Dienst hat Jesus übernommen. Ich brauche nicht mehr mit Gott zu verhandeln, dass er mein Land nicht mehr zerstört. Weil all dieser Zorn wurde auf meinen geliebten Jesus Christus gelegt. Und der ist derjenige, der zwischen Gott und dieser verlorenen Welt steht. Ein einziger Mittler. Und wir haben diese Dinge aus dem alten Bund herausgenommen und haben daraus abgeleitet, wie wir in Fürbitte gehen sollen. Wir haben daran abgeleitet, dass wir Gott beschwichtigen sollen, doch nicht zornig zu sein auf Deutschland. Meine lieben Freunde, das brauchen wir doch nicht tun. Jesus hat das bereits getan. Schau dir diese Bibelstelle an. Die ist so gewaltig. Als Paulus sagt im 2. Korinther 5, Vers 19, dass Christus das Problem gelöst hat für die ganze Welt. Schau, wie er weiter sagt in Vers 20. Er sagt, so sind nun wir Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben das umgedreht. Wir bitten Gott, dass er die Welt mit sich selbst versöhnt. Wir haben das so gemacht, dass wir stark und heftig genug in der Fürbitte sein müssen, damit Gott Erweckung schickt und unsere Länder mit sich versöhnen. Aber das Wort Gottes sagt das Konträre, sagt was anderes. Er sagt, wir sollen nicht Gott überzeugen versuchen, die Welt mit sich zu versöhnen. Denn Gott hat das bereits getan durch Christus. Wir sollen die Welt versuchen zu überzeugen, doch sich mit Gott versöhnen zu lassen. Ich habe eine Frage. Für mich ist das, ich habe die Antwort, ich habe für euch eine Frage. Denkt ihr nicht, dass das eine Strategie des Feindes sein könnte? der uns einsperren will in unsere Gebetskämmerlein, während unsere Länder verloren gehen, anstatt in Vollmacht, Autorität und in Kraft das Evangelium hinauszutragen, wo es hingehört. Wisst ihr, was ich für mich gesagt habe? Ich habe zum Herrn gesagt, Herr Jesus, ich will jeden Tag eine Person mit Gott versöhnen, durch Jesus Christus. Jeden Tag. Jeden Tag. Leute bekehren sich bei mir zu Hause, Leute bekehren sich ins Internet, Leute schicken mir Messages. Freunde, wenn wir verstehen würden, wenn wir verstehen würden, dass durch die Art und Weise, wie wir Fürbitte getan haben, arbeiten wir eigentlich kontraproduktiv. Denn während wir draußen sein sollten, um die Lösung, die Gott bereits durch Christus gegeben hat, unseren verlorenen Menschen und Ländern und Städten darzubringen, sperren wir uns ein und versuchen, Gott zu überzeugen, unsere Länder zu erretten. Es ist eine Frage, ob das nicht eine Strategie ist, der wir auf den Leim gegangen ist. Wir müssen die Weise, die Kraft zur Errettung unserer Länder liegt in der Verkündigung des Evangeliums. Und wenn wir verstehen, wie eigentlich falsch wir die Fürbitte verstanden und ergriffen haben, auch ich bin ja der Erste, der sagt, auch ich habe sie so gelebt und gelehrt. Gestern Abend habe ich mir angeschaut, wie oft im original griechischen Urtext das Wort Fürbitte vorkommt. 4-mal. Im Neuen Testament ist das Wort, das im Griechischen für Fürbitte verwendet wird, 4-mal wird es verwendet. 1-mal für den Heiligen Geist, 2-mal für Jesus Christus und 1-mal für Elia, der zitiert wurde, als er für das Volk Israel in Fürbitte trat. Interessant, dass das griechische Wort nicht im Neuen Testament steht, das uns auffordert, in diesen Riss zu treten. Schau mal, Römer Kapitel 8, Vers 26. Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist zertritt sich für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der Heilige Geist ist mein Fürbitter. Schau mir Römer 8, Vers 34 an. Wer will uns beurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und der auch für uns eintritt. Und dieses Wort hier, eintritt, ist Fürbitten. Jesus betet für mich. Warum tut er Fürbitte? Wenn der Feind mich anklagt, wenn der Feind mich verurteilt, wird, dann steht Jesus auf und sagt, nein, so geht das nicht. Ich bin derjenige, der steht zwischen dir, Vater, und dem Reinhard. Fürbitte ist, zwischen Gott und einem anderen Menschen zu stehen. Ja, aber Reinhard, sollen wir jetzt gar nicht beten für andere Leute? Sollen wir gar nicht beten für unsere Geschwister? Sollen wir nicht beten für unsere Länder? Ja, natürlich sollen wir das. Das sagt uns ja die Bibel ganz klar. 1. Timotheus 2, Vers 1. Vor allen Dingen sage ich, dass ich beten soll für alle Menschen, steht hier zuerst. Für alle Menschen. Mit Danksagung, für Obrigkeiten. Aber wiederum, die Frage ist nicht, ob wir beten sollen, die Frage ist, wie wir beten sollen. Wenn wir uns die Bibelstelle anschauen, im 1. Timotheus 2, Vers 1, der Grund, warum wir so beten sollen, ist, weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist klipp und klar. Wie kommt es dahin, dass alle Menschen errettet werden? Nicht Gott zu überzeugen, die Menschen zu retten, sondern Paulus beschreibt klipp und klar, das Gebet soll zur Auswirkung haben, dass wir in Frieden leben können. Wenn wir in Frieden leben können, können wir in Frieden das Evangelium verbreiten. Wenn wir in Frieden das Evangelium verbreiten, können Menschen errettet werden. Dann geschieht genau das, was Gott will. Wir sollen beten für unsere Regierungen, dass Gott ihnen Weisheit gibt, Entscheidungen zu treffen, die dem Evangelium fördernd sind. Wir sollen beten für unsere Obrigkeiten, dass sie Entscheidungen treffen, die dem Verbreiten des Evangeliums fördernd zugutekommen. Wenn du den Kontext anschaust, dann geht es nicht darum, dass wir versuchen, Gebet zu verwenden, um irgendwas zu manipulieren. Sondern es geht darum, dass wir in Frieden leben können, damit dieses Evangelium hinaus kann und damit die Menschen gerettet werden können. Denn Jesus will, dass alle Menschen errettet werden. Und ich denke, dass wir eine wichtige Aufgabe haben, als Christen, als Gemeinden, für unsere Gemeinden zu beten, geleitet vom Heiligen Geist, nicht ein plapperndes irgendetwas Nachsagen und Gott versuchen, von irgendetwas zu überzeugen, sondern einfach zu beten, damit die Menschen, die in der Regierung stehen, mit Weisheit handeln können und so handeln können, dass das Evangelium in unseren Ländern gefördert wird und an die Menschen kommt und dessen Kraft auch sichtbar werden kann. Wisst ihr, ich habe etwas gelernt durch das Fürbitte im neuen Bund. Früher war es ja so, wir haben ein Problem, wir kommen jetzt vor Gott und bitten Gott, das Problem zu lösen. Und ich sage immer, eins habe ich für mich gelernt, egal wann ich für wen welche Fürbitte tue, es muss immer vom Heiligen Geist initiiert werden und ich reagiere nur auf ihn. Ich kann mich erinnern, ich wurde einmal gebeten, da hat mich jemand über Telefon kontaktiert und er hat mich gebeten, in Fürbitte zu gehen und zu beten, weil da gab es einen Autounfall und eine der beteiligten Personen im Autounfall, der wurde an den Beinen mit dem Auto stark verletzt und da hatte dieser Freund mich gebeten, ich soll doch beten, dass diese Beine nicht amputiert werden müssen. Denn die Ärzte haben gesagt, wenn da nicht ein Wunder geschieht, dann werden die Beine amputiert. Und ich habe das genommen und ich wollte gerade zu beten beginnen für dieses Wunder. Der Heilige Geist sagt zu mir, ich will nicht, dass du dafür betest. Ich will nicht, dass du dafür betest, dass diese Beine nicht amputiert werden. Und ich habe einen Gebetskreis geleitet. Und ich habe gesagt, okay, mein Freund hat zwar gebeten, dass wir für diese Sache beten sollen, aber das werden wir nicht beten, das tun wir nicht. Und da waren Leute sogar, gab es Stimmen gegen mich und Stimmen, die gesagt haben, aber Moment mal. Ich habe gesagt, nein, der Heilige Geist hat gesagt, nein. Hinten habe ich herausgefunden, dass als ich die Nachricht bekam, waren die Beine bereits amputiert. Stell dir vor, was haben wir immer wieder gemacht? Wir beten, wir treten in die Fürbitte hinein und versuchen Gott von etwas zu überzeugen und das geschieht dann nicht, denn dieses Gebet wäre nicht beantwortet gewesen. Was geschieht dann? Unser Herz verschließt sich. Je mehr wir beten und das, was wir beten, geschieht nicht, desto mehr schließt sich unser Herz. Und Gebet ist eine Herzenssache, ist keine religiöse Formel, meine lieben Freunde. Gebet kommt aus der Intimität mit meinem Herrn heraus. Und wenn wir lernen, wenn immer wir eine Not sehen, zuerst einmal dem Herrn zu sagen, Herr, was ist es da, was wir eigentlich jetzt tun sollen? Wie sollen wir da als Fürbitten vor dich treten? Wie sollen wir da einstehen? Warum wollen wir immer eine Formel und nicht einfach vom Heiligen Geist uns leiten lassen? Einfach so zu beten, wie er uns führt, in einer gewissen Art und Weise. Wir wollen, irgendwas steckt in uns Menschlichen drin, dass wir Gebet zu einer Arbeit gemacht haben und je länger und härter und intensiver es ist, desto wohler fühlen wir uns. 2 Minuten 15 Sekunden Fürbitte hat alles geändert, meine lieben Freunde, in Apostelgeschichte 4. Was hat Paulus getan mit Silas, als er in Nacht im Gefängnis war? Sie haben nicht Gott angefleht, die Gefängnisse zu öffnen und Mitternacht lobten und dankten sie Gott. Und die Erde hat gebebt. Freunde, wir müssen verstehen, Gott ist herrlich, Gott ist gütig, Gott ist gewaltig. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Was noch fehlt, ist, die Welt muss diese Versöhnung annehmen. Und wenn die Welt diese Versöhnung annimmt, dann werden wir lernen, ganz anders zwischen Gott und der Welt zu stehen. Wenn wir verstehen würden, dass das größte Problem, das Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Europa heute hat, ist nicht ein Gott, der zornig ist auf diese Länder und der überzeugt werden muss, den Zorn von Europa abzuwenden, der überzeugt werden muss, den Coronavirus doch zu stoppen, der überzeugt werden muss, doch ähnlich etwas zu tun und das Volk Gottes und das Volk unserer Länder wachzurütteln. Freunde, wenn wir verstehen müssen, wir haben bereits die Lösung. Sie ist uns gegeben worden. Wir haben den Dienst der Versöhnung. Wir können hinausgehen und den Leuten sagen, schaut, wir haben das, was auf dieses Chaos die Lösung ist. Jemand, der heißt Jesus Christus, mit Zeichen und Wunder bestätigen und beweisen wir auch, dass wir das auch wirklich haben. Leute haben ein tiefes Verlangen nach Gott und haben die Schnauze voll von Religion. Auch in Europa, wisst ihr, immer wieder, ich bekomme so viele Nachrichten von Europa, wo Leute Bekehrungserlebnisse haben und hungrig sind, den wirklichen Gott kennenzulernen. Und ich weiß, das ist schockierend für viele Menschen heute. Ich kann bereits sehen, wie meine E-Mail-Inbox überschwemmt wird von all diesen Fürbitten, die sich angegriffen fühlen. Freunde, ich habe niemanden angegriffen, ich will niemanden angreifen. Aber die Frage, die möchte ich dir schon stellen. Wo ist das Resultat von 20, 30 Jahren Gott versuchen zu überzeugen, Erweckung zu bringen in unseren Ländern? Wo ist das Resultat? Und wenn es nicht da ist, warum ist es nicht da? Bitte stell dir ehrlich diese Frage. Und dann stell dir die zweite Frage. Hätten wir als Gemeinde das getan, wozu wir bestimmt waren, nämlich die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen zu lassen, hätten wir als Gemeinde so gehandelt wie die Apostel, die nach kurzem Gebet, aber voll des Herzensüberzeugung hinausgegangen wären, voll der Kraft des Heiligen Geistes und mit Kühnheit das Wort Gottes verkündigt hätten, mit Zeichen und Wundern nachfolgen, wären unsere Länder nicht ganz anders, als sie heute sind? Stell dir zumindest diese Frage, bitte, mein lieber Freund. Und wenn du zu dem Schluss kommst, doch, es stimmt irgendetwas nicht, dann sag wenigstens zum Heiligen Geist, Heiliger Geist, bitte, bitte lehr du mich, wie ich beten soll. Hab diese Offenheit. Auch wenn du dich vielleicht von mir schockiert fühlst, was ich in dir mitgeteilt habe. Ich bitte dich, dass du zum Geist Gottes kommst und sagst, Geist Gottes, lehre du mich, wie wir wirklich beten sollen. Und wenn wir lernen, dass auch die Fürbitte eine Reaktion ist auf das, was bereits geschehen ist. Hör zu, ich habe ohne Übertreibung in den letzten 3, 4, 5 Jahren, jemand hat mir mitgezählt, tausende Wunder erlebt, dokumentiert, ärztliche Heilung, Knochenbrüche, die hier waren, die waren verschwunden. Erst vor kurzem kam eine Dame zu mir, die hat einen gebrochenen Knochen. Nach dem Gebet ging sie zurück und da wurde ein Röntgen gemacht. Es war nicht mehr mal ein sichtbar zu sehen, wo ein Brocken genug war. Körperteile, die nicht gab, sind nachgekommen. Vorige Woche sieht meine Frau eine Zeugnis, 5 Tumore. Große, spürbare Tumore sind weg, die können nicht mehr gefunden werden. In den Jahren, wo ich dem Herrn diene, auch im Übernatürlichen und im Prophetischen, habe ich kein einziges Mal Gott gebeten, eine Person zu heilen. Kein einziges Mal. Wir müssen verstehen, dass wir die Autorität Jesu Christi haben. Und was wir brauchen, ist Verständnis von wer wir sind und was wir haben. Und in dieser dann handeln. Und in dieser dann einfach in Autorität zu den Krankheiten sprechen, anstatt nach wie vor versuchen, Gott zu überzeugen, die Kranken zu heilen. Bitte nimm dir diese Aussage mit. Gott braucht nicht mehr überzeugt zu werden. Du musst überzeugt werden. Wenn Gott Deutschland sieht, denkst du wirklich, dass Gott so hartherzig ist und so böse ist, dass er Deutschland nicht errettet, bis wir ihn so lange beschrien haben, dass er endlich sagt, okay, jetzt gebe ich endlich nach und tue etwas. Christus starb für Österreich. Christus bezahlte für unser wunderbares Deutschland. Christus bezahlte für Europa. Christus hat Europa mit sich versöhnt. Was fehlt, ist, dass Europa diese Versöhnung annimmt. Oh, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkündigen. Wie sollen sie glauben, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt wird? Darum kommt der Glaube aus der Predigt. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Glaube in Deutschland für Bekehrung kann nur freigesetzt sein, wenn das wahre Evangelium in Deutschland auch verkündigt wird mit Zeichen und Wunder. Warum bekehren sich so wenig Deutsche? Weil sie nicht glauben. Warum glauben so wenig Deutsche nicht? Weil sie nie das wahre Evangelium gehört haben. Viel haben sie gehört, viel wurde gepredigt. Aber das wahre Evangelium, das Gott Deutschland mit sich versöhnt hat und dass wir das durch Zeichenwunder beweisen und Leute werden das annehmen können, weil der Glaube kommt nur dann, wenn das wahre Evangelium gepredigt wird. Ich durfte im letzten Jahr, Jahr 2019, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute persönlich zu Jesus führen. Wisst ihr, seitdem mein Herz erkannt hat, dass Gott alles getan hat, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Jetzt liegt es nur mehr bei mir. Ein Elektriker kam zu mir in mein neues Haus hinein. Und als er rein, ich dachte mir, er wäre Christ, dann habe ich gemerkt, er war gar kein Christ. Und er hatte circa 4-5 Stunden Arbeit. Und ich habe gesagt, Herr, der geht nicht bei der Tür raus, ohne dass er und du versöhnt seid. Ihr zwei müsst versöhnt werden. Du hast alles getan, damit dieser Mauricio mit dir versöhnt werden kann. Nur er hat es nicht kapiert. Nachdem er die Arbeit machte, nachdem er fertig war mit seinem Dienst und sein Geld wollte, hat er den Arm um ihn herumgelegt und gesagt, Mauricio, ich muss dir was sagen. Was geschieht, wenn du jetzt rausfährst, ein Auto schnappt dich und du hast einen Unfall und du bist tot? Wo gehst du hin? Ja, Reinhard, das kann niemand wissen. Doch, das kannst du wissen. 5 Minuten klares Evangelium gepredigt und unter Tränen gab er sein Leben Jesus. Ich habe das in Deutschland erlebt, ich habe das in Österreich erlebt, ich habe das in Brasilien erlebt, ich habe das in fast allen Ländern erlebt, wo ich das Evangelium gepredigt habe, nachdem ich verstanden habe, Gott braucht nicht mehr überzeugt zu werden, dass die Menschen zu erretten. Die Menschen müssen überzeugt werden, sich erretten zu lassen. Siehst du den Unterschied? Viel unserer Fürbitte ging dahin, Gott zu überzeugen, die Menschen zu erretten. Aber das brauchen wir nicht. Die Menschen müssen überzeugt werden, das Erlösungswerk Gottes anzunehmen. Und die werden nicht überzeugt werden, solange wir Religion predigen. Die werden nicht überzeugt werden, solange wir ein altbündliches Verständnis haben. Die werden nicht überzeugt werden, solange wir glauben, wir brauchen noch hier in den Riss zu stehen zwischen Gott und den Menschen. Diesen Platz hat mein herzlicher, geliebter Jesus eingenommen. Und jetzt hat er mir den Dienst der Versöhnung gegeben und auch dir hat er den gegeben. Das ist nicht die Arbeit der Evangelisten, das ist die Arbeit der Gemeinde. Wir alle haben diesen Dienst der Versöhnung. Ich weiß, ihr sitzt jetzt schon wahrscheinlich auf euren Beinen, aber was wird denn noch über den geistlichen Kampf sprechen? Da habe ich die Zeit nicht mehr. Ich wünschte mir, ich hätte 1,5 Stunden Zeit, über den geistlichen Kampf zu sprechen. Aber das Gebiet jetzt, das Thema jetzt aufzureißen und nicht fertig zu machen, ist auch nicht gut. Ich werde sagen, was ich überlegen werde, mir zu tun. Wenn ich 1,5 Stunden Zeit nehme, dann werde ich, so wie ich es gemacht habe, für den Sonntaggottesdienst, den wir auch ja ausgestrahlt haben, ich werde eine Lehre aufnehmen über den geistlichen Kampf im Neuen Bund und euch dann zuschicken lassen und wir können ihn dann ins Internet setzen. Was meint ihr dazu? Machen wir das so. Ich werde eine Lehre aufnehmen und über den geistlichen Kampf im Neuen Bund. Debbie, habe ich gesehen, die war schon da bei der Tür. Bitte lauf nicht weg, denn ich hole Debbie. Liebling! Ich hole Debbie rein. Die hat bei der Tür reingeschaut, hat mich predigen gesehen. Die wollte da nicht unterbrechen. Ich laufe schon raus und suche sie. Ein Sekündchen, bleibt noch hier. Tausend Sekunden. Sie kommt schon, meine liebe Debbie. Okay. Setz dich hierher, meine Liebe, schau, ich stelle mich neben dich. Hier ist dein Platz. No, Leute, ihr müsst mich hier sehen, das geht nur von hier. Darfst hier in diesem Stuhl sitzen. Oh, komm hier. Hier ist meine liebe Debbie. Everybody. Ja, schauen wir, wie sich die alle gerne am Licht gestalten. Okay. Heiliger Geist. Ja, schau, Romy, Christian, schau, Gertrud, Christina, wie lieb sie alle sind. Vater im Himmel, wir danken dir. Herr Jesus, wir danken dir für deine Güte, für deine Liebe, für deine Herrlichkeit. Du hast die Welt in Christus mit dir versöhnt. Dafür danken wir dir, Herr. O Herr, es ist der Schrei unseres Herzens, dass die Gemeinde in Europa das erkennen möge. Ich fülle sie mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis deiner selbst. Dass die Gemeinde aufsteht und den Platz einnimmt, den du für sie bereits hast, den Platz der Versöhnung und des Dienstes der Versöhnung. Vater im Himmel, danke für die Debbie, danke auch, dass wir hier sein dürfen, dass wir gemeinsam als Ehepaar unseren Freunden im deutschsprachigen Raum dienen dürfen. Herr, dieses Vorrecht, das du uns gegeben hast, so weit weg zu wohnen und doch unseren deutschsprachigen Freunden zu dienen. Wir danken dir dafür, für diese technische Möglichkeit. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass jetzt durch uns du fließen wirst. Wie wir sehnen uns so nach, dass du fließt. Wir sehnen uns danach, in Gaben des Geistes zu wirken und freigesetzt zu sein, um deinem Volk in diesen Ländern ein Stück von der Herrlichkeit Gottes doch in ihr Wohnzimmer und ihr Herz zu bringen. Herr, wir danken dir dafür. Amen. Yeah. Yesterday, while I was getting dinner ready, gestern, während ich mein Essen gekocht, mein Abendessen gekocht habe, I wasn't even thinking about getting a prophetic word. I was just thinking about getting dinner ready. Da habe ich nicht daran gedacht, an prophetisches Wort zu bekommen. Ich habe einfach mein Essen gekocht. And God gave me a specific word for pit. Und Gott hat mir ein ganz spezielles Wort für Pitt gegeben. He lives in Berlin. He knows who he is. Er lebt in Berlin. Er weiß, wer er ist. And if he's not watching, I'm sure his mom is. Und wenn er das nicht anschaut, seine Mama schaut das bestimmt an. But the word that God gave me was just relax. Das Wort, das der Herr mir gegeben hat, war entspann dich einfach. Relax. Entspann dich. And then he like gave me this scenario. Und dann hat Gott mir dieses Bild gezeigt, dieses Szenario. And it was like Pitt's coming to his mom. Der Pitt kommt zu seiner Mama. And he's saying, "Mom, I want to do something for you. What can I do for you? I'll do anything for you. I want to make you happy." Und er sagt, Mama, was kann ich für dich tun? Was kann ich für tun? Ich will was für dich tun. Ich will dich glücklich machen. And she's like, "No, nothing. I don't have anything for you to do right now." Und die Mama sagt gar nichts. Ich habe jetzt nichts für dich zu tun. And then he goes to his dad. "Dad, I want to do something for you. I want to make you happy. What can I do for you?" Dann geht er zu Papa. "Papa, Papa, Papa, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Ich will dich glücklich machen." Nothing. Gar nichts. And then I have this other scenario. Und dann hat er noch ein anderes Bild, where he goes to his mom and says, und er geht zu seiner Mama und sagt, "Mom, I love you so much. I want to be with you." Mama, ich hab dich so lieb. Ich will einfach nur mit dir sein. I just want to just be near you. I don't have to do anything with you. I just want to be near you. Ich will gar nichts mit dir tun. Ich will einfach in deiner Nähe sein. And then he goes to his dad. Und dann geht er zum Papa. And then he also says, "I just want to be near you and some maybe just get some of your wisdom that while we just sit and talk." Sagt er zum Papa, ich will auch einfach in deiner Nähe zu sein. Und während ich mit dir sitze und plaudere, will ich auch etwas von deiner Weisheit empfangen. And I believe this is what God is saying to him. Und das sagt Gott zu dir, Pitt. He doesn't want you to do something for him. Gott will nicht, dass du was für ihn tust. He just wants you to want to be with him. Er möchte einfach, dass du mit ihm sein willst. Just spend time with him. Einfach Zeit mit ihm verbringen. He loves you the way you are. Er liebt dich der Welt so wie die Art und Weise, wie du bist. You don't have to do anything for him. Und du brauchst nichts für ihn tun. Except relax. Außer dich zu entspannen. And if he wants you to do something while you're spending time with him. Und wenn er will, dass du etwas tust mit ihm, während du Zeit mit ihm verbringst, dann wird er dir das sagen. And you'll hear it. Und du wirst es hören. And you just now you can just relax and enjoy the time with him. Jetzt kannst du dich einfach entspannen und Zeit mit ihm genießen. And if anybody else feels like this is for them too, wenn jemand auch von den anderen Leuten empfindet, dass das für euch ist, then go ahead and grab it. Dann schnappt es euch einfach. Ich habe ein Wort für eine Frau, die heißt Esther. Keine Ahnung, wo du bist, aber Esther, ich höre ganz klar, dass der Herr sagt, es gibt eine Esther und du stehst in deinem Leben in einer sehr schwierigen Situation, weil du vor einer sehr schwierigen Entscheidung stehst. Du musst eine Entscheidung treffen und das ist sehr schwer für dich. Du tust dich sehr schwer. Du hast um Rat gesucht, du hast versucht, dass andere Leute dir weiterhelfen können, diese Entscheidung. Aber irgendwie kommst du immer wieder zu demselben Punkt hin. Es gibt niemanden, der dir hilft, diese Entscheidung richtig zu treffen. Und du fühlst diesen innerlichen Konflikt, auf der einen Seite denkst du, du musst diesen Schritt tun, auf der anderen Seite hast du Angst, diesen Schritt zu tun. Und ich spüre, dass der Herr zu dir sagen möchte, Esther, es ist Zeit, einen Schritt zu machen und nicht zu warten, bis alles so ist, wie du es gerne haben möchtest. Denn erst wenn du den Schritt machst, werden die Dinge so sein, wie du sie gerne haben möchtest. Und ich sehe, dass dieser Schritt auch Wiederherstellung beinhaltet, dass durch den Schritt, den du machst, werden dann Dinge wiederhergestellt werden, die auch dringend wiederhergestellt werden müssen in deinem Leben. Und jetzt? Okay, let's pray. Oh Jesus, wir danken. Ich sehe auch, wie der Geist Gottes wirklich direkt und kerzengerade zu vielen Menschen spricht. Und zwar, er spricht zu vielen Menschen, was deine Berufung betrifft. Ich sehe, wie eine ganze Anzahl von Menschen den Herrn gebetet haben und gefragt haben, Herr, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Wie komme ich in meine Berufung? Hilf mir, in meine Berufung hineinzukommen. Und ich empfinde, dass der Herr dir sagen möchte, deine Berufung ist, mit mir in intimer, enger Herzensgemeinschaft zu leben. Das ist deine Berufung. Und je mehr du dich versuchst, hinein zu versteifen, zu verkrampfen, deine Berufung zu finden, desto weniger wirst du es in Wirklichkeit finden. Und ich sehe da so richtig, wie Menschen so verkorkst sind, darauf diese Berufung zu ergreifen, dass in Wirklichkeit die wahre Berufung gar nicht ergreifen und verpassen. Und ich finde, dass der Herr zu dir sagen möchte, du sollst dich entspannen, was deine Berufung betrifft, was du tun sollst. Aber du sollst ergreifen, dass Intimität mit mir, das ist deine wahre Berufung. Und ich sehe, wie der Herr so richtig viele seiner Kinder, er schnappt sie und er nimmt sie so richtig fest und sie versuchen so richtig, sich rauszudrücken. Ich sehe, wie eine ganze Anzahl der Kinder Gottes, wenn Gott sie so im Arm hält, sie versuchen so, sich rauszuwurschteln, weil sie fühlen sich irgendwie unbequem. Sie fühlen sich fast eingeengt. Ja, aber da fühle ich mich zu eng, so ganz nah am Herrn. Und ich sehe aber, wie der Herr sie da festhält und sagt, nein, das, was du jetzt als unangenehm findest, ist in Wirklichkeit etwas, was dir Heilung in deiner Seele und in deinem tiefsten, innersten Wesen bringt. Und aus dieser Heilung heraus wirst du dann auch das finden, was du als Berufung sehen möchtest. Aber was ich als deine erste Berufung sehe, genieß einfach die intime, enge Gegenwart mit mir. Mein lieber Gerd, ich habe noch ein Wort für dich. Stell dir das mal vor. Das kam jetzt überraschend. Das habe ich nicht erwartet. Aber was soll's? Man muss einfach tun, was der Heilige Geist sagt. Gerd, ich sehe, dass deine Nächte ganz kostbar werden. Ich sehe, dass es wird Nächte geben, wo du nicht wach sein wirst, weil du nicht schlafen kannst, wegen irgendwelchen physischen Problemen, sondern es wird Nächte geben, wo du nicht schlafst, weil die Gegenwart des Herrn so real ist in deinem Leben, dass du gar nicht weiter schlafen möchtest. Und ich sehe, dass der Herr so richtig, als ob der Herr sagen möchte, ich werde deine Nächte für mich erobern. Und ich sehe, wie in den Nächten wirst du Zeiten haben mit dem Herrn, die so intensiv und herrlich und persönlich sind. Ich sehe, wie der Herr dich in den Nächten mehr lehren wird, als du in Jahren des Studierens gelernt hast. Und ich sehe, wie der Herr sagt, Gerd, die Nächte, die wir alleine verbringen, in ganz persönlicher Zweisamkeit, das sind die Nächte, wo die Dinge sich ändern, nach denen du versuchst, dass sie sich ändern. Und ich sehe, wie der Herr zu dir sagt, die Vaterrolle, die ich dir zugesprochen hat, die steht dir nach wie vor zu, die wird dir nie, von niemandem genommen werden. Ich spüre so ganz stark die Worte vom Herrn, der sagt, niemand in dieser Welt wird dir die geistliche Vaterrolle nehmen können, die ich dir gegeben habe, weil ich habe sie dir gegeben. Sie kommt von mir und sie wurde dir von mir geschenkt. And also for Barbara in Austria. Für Barbara in Österreich. You went through really hard time. Du bist durch eine ganz schwere Zeit gegangen. And you are still in a hard time. Und du bist immer noch in einer schwierigen Zeit. And you keep thinking, I don't know how much longer I can take this. Und du denkst, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. But I saw you in the very near future. Aber ich habe gesehen, wie du in sehr nahen Zukunft. You were dancing around and I can't even think of the word in English. Jubeln from joy. Da tanzt du freudig herum, jubelnd herum. And because God, your breakthrough is just about there. Denn dein Durchbruch ist kurz vor dem Kommen. Don't give up. Gib nicht auf. I don't know. Don't give up and don't verzweifeln. Ja, verzweifeln nicht. Sorry, sometimes it just comes in different languages. Sorry. Don't give up because it's not going to be much longer and you're going to have your breakthrough. Es wird nicht mehr lange sein und dein Durchbruch wirst du haben. You can even already start thanking God for it now. Du kannst bereits Gott dafür danken. Jetzt muss ich da ganz etwas Peinliches von mir geben. Stell dir vor, ich kenne dich schon so lange, seit so vielen Jahren, habe deinen Namen vergessen. Ist es Ilona? Ja, Ilona. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ilona. Ilona. Okay, wunderbar. Ilona. Okay. Ilona. Ich sage Ilona. Okay, Ilona. Ilona, ich habe ein Wort für dich. Und zwar folgendes. Ich sehe, dass der Herr zu dir sagt, jetzt ist die Zeit der Läuterung des prophetischen Dienstes. Nicht so auf die Art und Weise, wie viele Menschen sich das vorstellen, wenn das so gesagt wird. Jetzt kommt das Feuer der Läuterung, das wird dich dann überhaupt nicht so. Aber ich sehe, wie der Herr deinen prophetischen Dienst und die prophetische Gabe, die er gegeben hat, läutert, indem er dir die Feinheiten lehrt, die dir noch fehlen. Ich habe so richtig gesehen, die Läuterung ist nicht dieser furchtbare Prozess, den viele Menschen sich vorstellen, sondern die Läuterung, ich habe gesehen, wie der Herr dein Leben genommen hat, wie eine Schweizer Uhr und diesen Feinschraubzieher genommen hat und da die Feineinstellungen gemacht hat. Und ich sage in meinem Geist, Herr, was machst du da? Und er sagt, ich läutere sie. Ich mache die Feineinstellungen. Und meine Liebe, hör zu, was der Herr dir sagt. Dein prophetischer Dienst wird so fein abgestimmt sein, so geläutet sein, so im Eingang mit dem Herzen Gottes sein, dass eure Gemeinde wird bekannt sein als prophetische Stimme in der Nation. Und viele anderen werden lernen von euch, wie man tatsächlich als eine Gemeinde in prophetischen Wandlungen stehen kann und es so ist, wie es der Herr auf seinem Herzen hat. Mach dich bereit auf diese Feinabstimmungen. Oh Jesus, Herr, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Wir haben euch so tief ins Herz eingeschlossen. Schön war es, hier im Sessel in Brasilien zu sitzen, euch zu lehren. Schmerzhaft war es, nicht für euch physisch zu sein. Wie gerne würden wir dort sein, euch drücken, euch umarmen, euch halten und sagen, wie lieb wir euch haben. Amen. Danke den Technikern, danke dem Ältesten-Team, danke dem Pastoren-Team, danke Gerd und Christina, dass wir das doch haben schaffen können, das so zu tun. Und ich werde diese Lehre aufnehmen, ich schicke sie euch rüber und dann macht ihr mit, was ihr wollt. Wir lieben euch, wir lieben euch, wir lieben euch und wir freuen euch, freuen uns, euch bald wieder zu sehen. Amen. Ciao, wir schicken euch für euch.